Sommers letzte Blüte krankt und hier und da nur gelb und rötlich ein einzelnes Blatt. So schaut über mein Leben ein nächtlich drüber kalter Tag. Warum noch vor dem Tode beben? O Herz, mit deinem ewigen Schlag. Sie rings entblößt.